Erster Hiob öffnete endlich seinen Mund. Er verfluchte den Tag seiner Geburt. Zweiter und Hiob sagte, dritter, der Tag meiner Geburt soll verflucht sein. Auch die Nacht, in der man sagte, ein Junge wurde gezeugt. Vierter, dieser Tag soll dunkel bleiben. Gott soll nicht danach fragen. Kein Tageslicht soll auf ihn scheinen. Fünfte, Dunkelheit und tiefe Finsternis sollen diesen Tag nehmen. Dicke Wolken sollen über ihm sein. Ein dunkler Tag soll ihn erschrecken. Sechster, diese Nacht soll die Dunkelheit ganz nehmen. Sie soll nicht zu den guten Tagen des Jahres gehören. Sie soll nicht zu den Monaten zählen. Siebter, ja, diese Nacht soll leer sein. Niemand soll in ihr jubeln. Achte, Leute, die Tage verfluchen, sollen diese Nacht verfluchen. Sie sollen mächtige Flüche sprechen können. Neunter, die Sterne ihrer Dämmerung sollen dunkel werden. Sie soll auf Licht warten, aber es kommt nicht. Sie soll niemals den Morgen sehen. Zehnter, denn diese Nacht schloss die Tür des Mutterleibs nicht. Sie hat das Leid nicht vor meinen Augen versteckt. Elfter, warum starb ich nicht im Mutterleib? Warum starb ich nicht, als ich aus dem Mutterleib kam? Zwölfter, warum nahmen mich Knie auf? Wozu gab es Brüste, damit ich trinken konnte? Dreizehnter, dann würde ich jetzt liegen und ruhen. Ich würde schlafen und hätte Frieden. Vierzehnter, ich wäre bei Königen und wichtigen Männern der Länder. Sie bauten Pyramiden für sich selbst, Rasse 15. Oder ich wäre bei Fürsten, die viel Gold hatten. Sie füllten ihre Häuser mit Silber. Sechzehnter, oder ich wäre wie eine Fehlgeburt, die man begräbt. Ich wäre nicht geboren worden. Ich wäre wie Kinder, die nie das Licht sahen. Siebzehnter, dort hören böse Menschen auf zu wüten. Dort haben die Menschen Ruhe, deren Kraft zu Ende ist. Achtzehnter, alle Gefangenen ruhen dort. Sie hören den Ruf des Aufsehers nicht. Neunzehnter, klein und groß sind dort gleich. Der Diener ist frei von seinem Herrn. Zwanzigster, warum gibt Gott den armen Menschen Licht? Warum gibt er den sehr traurigen Menschen Leben? 21. Sie warten auf den Tod, aber er kommt nicht. Sie suchen den Tod mehr als Schätze. 22. Sie würden sich sehr freuen. Sie würden jubeln, wenn sie ein Grab finden würden. 23. Warum gibt er Leben dem Mann, dessen Weg versteckt ist? Gott hat ihn ringsum verschlossen. 24. Ich seufze jeden Tag. Meine Klagen fließen wie Wasser. 25. Ich hatte Angst vor etwas, und es traf mich. Was ich fürchtete, das bekam ich. 26. Ich fand keine Ruhe, keine Pause, keinen Frieden. Dann kam schon neues Leid.